Ja, ich bin heute sehr gesegnet. I'm really blessed today. Weil ich habe John als meinen Übersetzer. Because he's got me as the translator. Und es ist unglaublich cool, weil er mein manchmal Proletten-Österreichisch mit seinem total coolen British-English ausgleicht manchmal. Because I translate his rather working-class Austrian into into the, Her Majesty's English. Und so haben wir eine gute Balance heute. Die royale Seite und die nicht so royale Seite. Das ist echt cool. Ja, bevor wir heute ins Thema einsteigen, will ich euch nur herzliche Grüße von Pastor Rob und Mary ausrichten. So before we start the message, I'd just like to greet you warmly from Pastor Rob and Mary. Pastor Rob hat mich heute in der Früh angerufen. Pastor Rob called me early this morning. Und ihnen geht's gut in Kroatien. And they're having a great time in Croatia. Sie wünschen euch, senden euch liebe Grüße. And they send their warm greetings. Und sie genießen natürlich ihren Urlaub. And they're having a great time on their holiday. Und denken an uns. And they're thinking about us. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich euch kurz erzählen, ihr habt das vielleicht mitbekommen, dass wir einen Live-Ball-Outreach hatten gestern. And so just before we get into the message, I'd like to tell you a little bit about our outreach that we had at the Life Ball yesterday. Und vielleicht habt ihr das mitbekommen im Vorfeld des Life Balls. And so you might have heard a little bit about this Life Ball. Diese Diskussion über die Plakate. And this discussion about the posters. Und auch diese Diskussion über den Song Contest. And the discussion as well about the Eurovision Song Contest. Und wie viele Christen sich einfach geäußert haben zu diesem Thema. And how many Christians have expressed their opinion about this Und es topic. Ist viel diskutiert worden. And it's been discussed a lot. Aber was dann mit der Zeit aufgefallen ist, dass die Christen wirklich leider angefangen haben, mit dem Finger zu zeigen. But what's really sort of occurred to me is that lots of Christians have started to point the finger. Und so hat sich diese Gay-Community auch sozusagen gehasst gefühlt. And so our Gay-Community has felt hated. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben als Love the City Team, hey, wir wollen da raus. But that's what we said as this Love the City Team, is that we really want to just show love. Wir wollen den Leuten zeigen, wie sehr sie Gott liebt. We want to show these people how much God loves them. Denn Gott hat nicht gesagt, wir sollen den Sünder hassen. Because God didn't tell us that we had to hate the sinners. Nein, wir sollen den Sünder lieben. But we should love the sinners. Die Sünde hassen, ja. We should hate the sin, but not the sinners. Aber die Sünder sollen wir lieben. We should love the sinners. Und das wollen wir. Und ich will euch einfach nur kurz erzählen, wie das war. Ich habe ein paar Bilder mit. I've got a few pictures from yesterday evening. I'd like to explain a little bit about it. Das war unser kleines, aber feines Team. And this is our small but amazing team. Wir waren dort beim Rathausplatz. We stood out on the Rathausplatz. Und wir hatten einfach Spaß, wie man sieht. Das nächste Foto. You can see we had quite a lot of fun. Wir haben sogar probiert, Herzen zu machen. We tried to make hearts. Um den Menschen zu zeigen, dass wir sie lieben. To show people that we love them. Hat halbwegs funktioniert, and man sieht. Kind of worked a little bit. Und ja, das Coole war einfach, wie wir schon dort angekommen sind, da hat Gott so viel gemacht. But it was really clear that when we arrived, God had already done so much. Wir haben gewusst, so wir möchten jetzt diesen Platz einnehmen für unseren Herrn Jesus Christus. And we really wanted to take this square for our Lord Jesus. Und wir haben einfach angefangen und haben dort angefangen zu singen. And so we started to sing. This Little Light of Mine, This Little Light klassischer of mine. Gospel. Great Gospel song. Und es war einfach so cool, weil dann auf einmal Leute zu uns dazugekommen sind. And then suddenly some people came along to us. Und die wollten mit uns mitsingen. And they wanted to sing with us. Aber ich habe ein kleines Video für euch. Got a little video for you. Hört nicht auf die Soundqualität oder auf die Qualität des Gesanges. Don't really listen to the sound quality or the quality. Weil im Endeffekt kommt es ja nicht darauf an, oder? But it's not really about that. Der Herr ist gepriesen worden. Schaut es euch an. The Lord has been praised. And everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Yeah, everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Gonna let it shine. All of my heart. Oh, all of my heart. I'm gonna let it shine, woohoo! Oh, all of my heart. I'm gonna let it shine, oh, all of my heart. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine, gonna let it shine. No! I'm gonna let it Wir wollten einfach nicht mehr aufhören. Das war unsere Eva Steib. Die hat dann noch ein Solo hingelegt, der Extraklasse. So we had a little solo there as well. Also wir wollten einfach nicht mehr aufhören. Es war so cool. We really didn't want to stop because it was really cool. Und wir haben einen Gospel nach dem anderen gesungen. And we just sang one gospel song after the next. Und das Berührende war, dass diese zwei Leute, die ihr da gesehen habt, in der Mitte. The most moving thing was that these two people that you saw in the middle. Sie konnten sich nicht mehr halten. Sie mussten einfach mitschnipsen und shaken. They couldn't stop. They just started clapping. Sie waren einfach gut drauf. They were really in the good mood. Und dann haben sie gesagt, sie müssen jetzt gehen. And then they said that they had to go. Und dann sind sie nochmal gekommen. But then they came back. Und wir waren mitten gerade in dieser ernsthaften Gebetszeit. And we were in this really serious prayer time. Und sie schauen so. And they looked at us. Was macht sie gerade? What are you doing? Oh, well, wir beten, so haben wir dann gesagt. Praying. Und, cool. Oh. Und sie sind einfach da stehen geblieben. And they just stood there with us. Und ich dachte mir, wow, Moment mal. Wie kann das sein, dass wir Christen beten? Und die Leute bleiben einfach, das ist für sie gar nicht komisch. So how is it that these people can come along and watch these Christians play, but it's really not anything strange for them? Dann haben wir für sie beten dürfen. And so then we prayed for them. Sie haben gegrinst wie ein Honigkuchenpferd beide. And they smiled a lot. Und dann haben sie gesagt, sollen wir nicht noch was singen? So maybe we should sing something again? Ja, haben sie gesagt. Great. Und dann haben wir nochmal gesungen, noch eine Runde. So then we sang another round of songs. Und was wir einfach dort gemacht haben beim Lifeball, ich möchte euch das kurz zeigen, ist, wir haben ihnen dann so, solche Rosen geschenkt. And so at the Lifeball we gave people these little roses. Um wirklich ihnen zu zeigen, hey, Jesus liebt dich. Just to show that Jesus loves them. Und da ist ein kleiner Text, um den ich euch gerne vorlesen möchte. There's a little text on the back that I'm going to read out to you. Auf dem Text steht, Gott liebt dich. Und er liebt dich mit einer Liebe, von der du gar nichts weißt. Weil es keine menschliche Liebe gibt, die damit vergleichbar wäre. Gott liebt dich. Er will dir vergeben. Er will mit dir eine Beziehung haben. Ich habe dich schon immer geliebt. Deshalb habe ich dir meine Zuneigung so lange bewahrt. Die Bibel, Jeremia 31,3. So God loves you. And he loves you with a love that you have no idea about. Because it has nothing to do with human love. And it cannot be compared to this. God loves you. He will forgive you. And he wants a relationship with you. And from Jeremiah 31, verse 3. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Und wisst ihr was? Das war so ein Erfolg. And that was such a success. Wir haben das den Menschen gegeben. And to those people that we gave this. Und die waren einfach so berührt. And they were so touched by this. Weil sie, ich glaube, was diese Homosexuellen glauben, ist, dass Gott sie hasst. Because I really believe that. What homosexuals think is that God hates them. Weil die Kirche sagt, bei mir kommst du nicht rein. Because the church points to them and says you're not coming in. Heute Vormittag habe ich mit einer Frau gesprochen, die sagt, es gibt Gemeinden von Ex-Homosexuellen. I spoke to a lady this morning and she said that there's a congregation of former homosexuals. Und die wollen die dort nicht haben. But they don't want these people. Könnt ihr euch das vorstellen? Can you imagine this? Ist das der Leib Christi? Is this really the body of Christ? Jesus liebt diese Menschen so sehr. Jesus loves these people so much. Und es war einfach so schön zu sehen, wie offen diese Menschen sind. And it was really great to see how open these people were. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, steht in der Bibel. So healthy people don't need a doctor. Es sind die Bedürftigen. It's those who need a doctor, these ill people. Und da war so eine Offenheit da. Ich habe euch noch ein Foto mitgebracht. There was an openness there, and I have another photo here to show you. Es sind nur zwei Beine, ich weiß. These are just two legs, I know. Aber diese Frau, die wollte nicht fotografiert werden. But this lady didn't want to be photographed. Aber wir haben ihr diese Rose geschenkt. But we gave her this little rose. Und in diesem Moment war sie so überwältigt, dass sie uns einfach umarmt hat. Oder meine Kollegin. And she was so overcome that she came and hugged our friends. Und sie hat sich berührt gefühlt. And she really felt touched by this. Und das war so schön zu sehen. Und dann habe ich noch ein Foto von Enim. And I have another photo of Elim. So sehen die Menschen dort aus. Bisschen verrückt angezogen. This is what the people were wearing yesterday. Ich war ein bisschen underdressed, würde ich sagen. I was a bit underdressed. Aber egal. Und wir hatten einfach so ein super Gespräch mit diesem Typen. We had a great conversation with this guy. Und ich hatte den Eindruck, dass ich habe ihm dann mein Zeugnis erzählen dürfen. And I was able to share with him my story, my witness. Und auf einmal hatte ich den Eindruck, dass ich ihm sage, hey, diese Leere, die ich gespürt habe in meinem Leben, die spürst du auch. And I was able to tell him that this emptiness that I felt in my life is what he feels in his life too. Ich habe in seinen Augen gesehen, dass er and berührt war. And I could see it in his eyes that he was touched by this. Und ich habe ihm nur gesagt, bitte denk drüber nach. I thought I gave him this thing and I told him just think about this, think und ich, about this. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass solche kleinen Dinge and I really believe that in the bottom of my heart that little things like this die Welt verändern können. Can change the world. Denkt drüber nach. So just think about it. Wenn ihr jemanden seht, den andere vielleicht verurteilen. So if you see someone who other people are judging. Liebt diese Person. Just love this person. Vielleicht ist es die einzige Liebe, die diese Person jemals bekommen hat im Leben. So it could be that this is the only love that this person has ever received in life. Und bevor wir wirklich mit der Message anfangen, möchte ich hätte ich es noch voll am Herzen, dass wir gemeinsam als Gemeinde für diese Menschen beten. And so before we really start the message, I really want have it on my heart that we should pray for these people. Dass wir in zwei oder dreier Gruppen zusammengehen. And that we sit in a group of two or three. Und wirklich für jeden einzelnen beten, der eine Rose bekommen hat. And pray for every single person who received a rose yesterday. Und es gibt auch noch eine Nachricht, für die wir beten sollten. And there's also another message that we should pray about. Letzte Woche haben wir über diese Frau gehört, die in Sudan im Gefängnis ist. And last week we heard about this woman who's in prison in Sudan. Die eine Tochter geboren hat jetzt. Who gave birth to a daughter on Tuesday. Und es sind so Sachen auf Facebook kursiert, dass diese Frau freigelassen wird. And there are messages on Facebook at the moment going around that this lady might be set free. Ja, das ist die Miriam Yaha Ibrahim. Sie ist dafür im Gefängnis, dass sie Christin ist. And she's in prison because she married a Christian. Und sie ist zum Tode verurteilt worden. And she's been condemned to death. Nachdem ihr Kind geboren after wird. After her child has been born. Was jetzt gerade der Fall ist. Which has just happened this week. Und diese Info von ihrer Freilassung ist falsch. But this information about her release is false. Sie ist noch immer im Gefängnis. She's still in prison. Hat am Gefängnisboden ihr Kind auf die Welt gebracht, angekettet. And she was chained to the floor of the prison where she gave birth to her. Und das ist eine Ungerechtigkeit, für die wir beten sollten. And this is an injustice that we can pray also, for. Gehen wir jetzt zusammen in zwei oder drei Gruppen und beten einfach für die Community beim Lifeball. So let's get into groups of two or three and pray for the community at the Lifeball. Für jeden Einzelnen, der eine Rose bekommen hat. And for everyone who received a little rose. Und für diese Miriam. And for Miriam too. Ishak. Okay, los geht's. Herr Jesus, danke für deine Liebe. So Lord Jesus, thank you for your love. Deine Liebe übersteigt einfach alles. Because your love overcomes everything. Deine Liebe versagt niemals. And your love never fails. Und deine Liebe ist größer als alles. Because your love is bigger than everything. Weltliche. Everything worldly. Es gibt nichts auf dieser Welt. And there's nothing in this world. Was uns mehr erfüllen könnte als deine Liebe. That can fill us more than your love. Und ich bitte dich für diese Menschen, and I pray for these people, die eine Rose bekommen haben, who received a rose yesterday, dass sie das verstehen. And that they would understand this. Herr, dass du sie einfach übergießt mit deiner Liebe. Lord, I pray that you would overflow with your love. Und ihnen einen Hunger gibst für dein Wort. And to give them a hunger for your word. Dass sie dich suchen. That they would search for you. Weil wer dich sucht, der wird dich finden. Because whoever searches will find. Und ich bitte dich für diese Miriam Ibrahim. And I pray for Miriam as well. Herr, nur du weißt, wie es ihr geht. Lord, only you know what's going on in her mind. Und können wir jemals verstehen, was sie durchmachen muss? And we can only imagine what she's had to go through. Können wir jemals verstehen, was es heißt, dir so radikal nachzufolgen? We can only imagine what it means to follow you so radically. Dass man auf einem Gefängnisboden angekettet sein Kind zur Welt bringen muss. That you would have to bring your child to the world whilst chained to a floor of a prison. Ohne jedwede Hilfe. And Lord, we need your help. Herr, steh ihr bei. Please be with her. Führ sie durch. Tröste sie. Comfort her and get her through this. Und wirke ein Wunder durch ihr Leben, so wie wir es letzte Woche gehört haben. And use her life to bring miracles to others. Um uns etwas zu zeigen. And to show us things as well. Herr Jesus, ich bete jetzt für die Message. Lord, I pray for the message. Dass du die Worte segnest, die ich sage. And that you would bless the words that I say. Und dass wir wirklich, dass dein Wort heute regiert in unseren Herzen. And that your word would really reign in our hearts today. Dass du zu uns sprichst. And that you would speak to us today. Amen. Amen. Es ist so schön, als Leib Christi gemeinsam zu beten. And it's really great to pray together as the body of Christ. Und es ist so eine Kraft im Gebet. And it's a real power in prayer. Es ist so eine Kraft darin, dass wir gemeinsam zusammenkommen und beten. And there's a real power to when we come together in prayer. Und wir können darauf vertrauen, dass der Herr wirkt. And we can really believe that God will have an effect in this. Und das Thema, was mir der Herr heute aufs Herz gelegt hat. And the topic of today's talk that God has really put on my heart. Passt sehr gut zu Miriam. Fits perfectly to Miriam's situation. Und auch zum Life Ball. And also to the Life Ball. Worüber ich heute sprechen möchte. So I'd like to talk to you today about. Ist die Kraft von einem gebrochenen Herzen. Is about the power of a broken heart. Die Kraft eines gebrochenen Herzens für die Verlorenen. And the power of a broken heart for the lost. Und was das alles bewirken kann. And what effects this can have. Und ich möchte mir mit euch einfach eine Bibelstelle anschauen. And so I'd like to look at a Bible text with you. Und das ist ganz lustig. Gestern in der Vorbereitung habe ich in der Früh habe ich stille Zeit gemacht. And so yesterday in the morning I had my quiet time. Und ich habe diese Stelle in Apostelgeschichte gelesen. And I read this passage in Acts. Und Gott hat so mächtig mir gezeigt, wow, um das geht's. And God really showed me in a powerful way, like, yes, this und is what it's about. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich Apostelgeschichte lese, I have to be honest, when I read through Acts, dann bin ich eifersüchtig. Then I'm really jealous. Ich bin eifersüchtig auf diesen Paulus, auf diesen Petrus, dass die solche Dinge erleben dürfen und ich nicht. I'm really jealous of Paul and of Peter because they've been able to do these things. Und ich sage jedes Mal wieder zu Gott, das gibt's doch nicht. And I say every time to God, now surely this can't be the case. Wenn die das erleben dürfen, because if they've been able to experience dann möchte ich das auch. But I want this as well. Und manchmal, wenn ich frustriert bin, dann sage ich sogar, sonst nimm mich weg von dieser Welt. And sometimes when I'm annoyed, I say, otherwise take me away from this world. Weil ich will das erleben. Because I want to experience this. Wer von euch will das erleben? Diese Dinge, die in der Apostelgeschichte sind. Wer von euch will das live erleben? Who wants to experience this live? Amen. Ich glaube, wir wollen das alle. I think we all want to experience this. Und ich möchte einfach, schauen wir uns das einfach an, weil es einfach fett ist, was dort passiert. So let's look at this. Apostelgeschichte 14, 19 bis 22. So this is Acts 14, 19 to 22. Diese Typen hatten eine radikale Beziehung mit Gott. These two guys had a really radical love for God. Und der Kontext ist, dass Paulus und Barnabas in Lystra waren. So the context is that Paul and Barabbas are in Lystra. Und sie haben dort einen Menschen geheilt. And they had been healing people. Und die Leute haben einfach angefangen, oh mein Gott, wir müssen euch jetzt anbeten. And the people around them started saying, oh my God, we really have to worship you. Und die wollten Paulus und Barnabas anbeten. And they really wanted to worship Paul und Paulus hat gesagt, was macht sie? Und sie zerrissen sich ihre Kleider. But Paul said, what are you doing? And he ripped his own clothes. Und sie haben gesagt, Gott allein gebührt die Ehre. And they said, it's only God who deserves our. Und was ich so heftig finde, ist, dass dann kurz danach das passiert. And then afterwards this happened. Vers 19. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonien und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie sie auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. So then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking that he was dead. Crazy. In einem Moment wollen sie anbeten. So in the one hand, on one moment they wanted to worship these people. Und im nächsten Moment sagen sie, steinigen wir ihn. And in the next moment they started stoning him. Und sie steinigen ihn. And they stoned him. Aber jetzt, das ist so crazy. But this is the crazy part. Vers 20. Doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. What? So, but after the disciples had gathered around him, he got up and he went back into the city. Das ist so einer der Momente, wo du die Bibel liest und so. It's one of these moments where you read the Bible and you do that. Habe ich das gerade richtig gelesen? So did I read this correctly? Okay, nochmal. Okay, und ich lese wieder, und ich lese wieder, und ich lese wieder. Okay, ich habe, glaube ich, keine Augenkrankheit. Das stimmt wirklich. Okay, no, das steht true. Da wirklich. It really is there. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. So he got back up and he went back into the Kannst du dir das vorstellen? Gesteinigt. Can you imagine that being stoned? Da eine Beule, überall Beulen. So it's just Keine bruises Ahnung. Everywhere. Blut überall. There's blood everywhere. Vielleicht ist ihm sogar ein Auge rausgehangen, ich weiß es nicht. Maybe one of his eyes was hanging out. Hat er wieder reintun müssen oder so. To just pop that one back in. Und was passiert dann? Er steht auf. So what happened then? He got up. Seine Bros stehen um ihn herum. And all of his bros were standing near him. Und er sagt, hey, let's go. Let's and he said, los geht's. Los geht's. Auf geht's. Geh mal wieder rein in die Stadt. Ist ja okay. Egal, oder? Let's go back. Come on. Doesn't really matter anymore, right? Wow. Der Typ war crazy. So this guy was really crazy. Und dann geht's weiter. Am nächsten Tag macht er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. And then it goes even further. The next day he and Barnabas left. Vers 21. Nächstes Slide. Auch in Derbe verkündeten Paulus und Barnabas das Evangelium. Und zahlreiche Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Danach machten sie sich auf den Rückweg. Sie reisten wieder über Lystra, Ikonion und Antiochia. Und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und dann ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. So verse 21, they preached the gospel in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium and Antioch, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. Was sind das für Menschen? So what are these people? What are these people? Das sind radikale Nachfolger von Christus. These are radical followers of Jesus. Die gehen in die nächste Stadt und reden einfach weiter. So they go to the next town and they just keep talking. Wahrscheinlich hatte Paulus lauter Pflaster überall am ganzen Körper. Ich kann es mir nicht vorstellen. So maybe he just had plasters all over his face. Keiner weiß, wie er ausgesehen hat, aber der predigt weiter das Evangelium. No one knows what he looks like, but he carried on preaching the gospel. Weiter geht's. Just kept going. Bin gestern gesteinigt worden, egal. So I was stoned yesterday, but don't really care. Wen kümmert's? Ich gehe weiter. Und dann steht noch, und sie reisten wieder über Lystra. And it said here that they went back to Lystra. Würdet ihr zweimal zurück in dieselbe Stadt gehen, in der ihr gesteinigt wurdet? Would you really have gone back twice to the same city where you were stoned? Welcher Typ ist so crazy? What kind of a guy is that crazy? Ich meine, das ist madness. It's just verrückt. Das ist verrückt. Es ist einfach nicht zu fassen. It's really unbelievable. You can't comprehend it. Und ich lese das. Und immer wieder. Und ich denke mir, das gibt's doch nicht. So I keep reading this and I do that thing. And I just can't believe it. We're a good team. Und ist es nicht Wahnsinn, was, ich meine, ich frage mich einfach nur, was hatten diese Menschen, diese Jünger? So I keep asking myself, what did these disciples have? Dass solche Sachen passieren. So that such things happen. Dass man so ein Leben leben kann. That you had to live a life like this. Gesteinigt, egal weiter. That you were stoned, but you carried on going. Später ausgepeitscht, egal weiter. And later you might have been whipped, but you carried on going. Schiffbruch erlitten, egal weiter. And you've suffered a shipwreck, but it doesn't matter, you just keep going. Ich meine, würde man nicht irgendwann sagen, Herr Jesus, wieso? So wouldn't you have said at some point, ich arbeite für deine Herrlichkeit und ich werde gesteinigt. I work for your glory, but ich arbeite für, ich predige dein Evangelium, jetzt freut's mich nicht mehr. I preach your gospel, but no one's happy about this. Nein, das sagt er nicht. No, they didn't say this. Er geht einfach weiter. They just kept going. Er vollzieht seinen Auftrag. And he completed his mission. Jesus hat gesagt, geh. Jesus said, go. Und er geht. And he went. Wow. Aber was ist das Geheimnis? But what is the secret? Wieso fällt es uns so schwer, mir auch als Evangelist immer wieder diese Menschen, den Menschen von Jesus zu erzählen. So why is it always really difficult, even for me as an evangelist, to talk about Jesus to people? Und wieso? And why? Scheint es da so leicht? Why does it seem so easy there? Wieso steht einfach immer wieder und sie predigten das Evangelium? They just kept preaching the gospel. Ich würde gerne mal zählen, wie oft das vorkommt in der Apostelgeschichte. I really want to count how many times it's happened in the Gospels. Und jetzt kommen wir zu diesem, und ich habe viel darüber nachgedacht. And I really thought about this a lot. Und wir kommen jetzt zu diesem Schlüssel. And we come to this key point. Letztes Mal, wie ich gesprochen habe, habe ich von dieser radikalen Liebe gesprochen. Last time I spoke, I talked about this radical love. Und wie wichtig es ist, dass wir in seinem Wort verwurzelt sind. And that we have, it's really important to have our roots based in the Bible. Diese Liebe Christi hat Paulus gedrängt, keine Frage. And this is what pushed Paul. It was the love of Christ. Aber ich glaube, da war noch mehr. But I think there was more behind this. Und was das war? And what was that? War das diese Typen? That was because these guys haben Gott erlaubt, ihr Herz zu brechen für das, was sein Herz bricht. They allowed God to break their hearts for what broke his. Das ist die Kraft eines gebrochenen Herzens. This is the power of a broken heart. Wie könnte man sowas durchstehen? How could you survive these things? Ohne dass dein Herz nicht mit voll dabei ist. Without the fact that your heart is not with this. Wie könnte man nur, sowas nur irgendwie schaffen und durchhalten? How would you be able to withstand all of this? Wenn man nicht ein gebrochenes Herz hat. If you didn't have this broken heart. Diese Jungs waren zum ersten, das klingt nur auf Englisch gut, crazily in love with Jesus. So these guys were really crazily in love with Jesus. Sie waren so verrückt verliebt in Jesus. Und zweitens, sie hatten ein gebrochenes Herz. And second, they had these broken hearts. Und das hat mich so beeindruckt. And this really left an impression on me. Und ich möchte heute einfach über das sprechen. Wo finden wir das? I really want to talk about where we can find this. Wo finden wir diese Kraft des gebrochenen Herzens in der Bibel? How do we find this power of a broken heart in the Bible? Und wir finden das in Nehemia 1. And we find this in Nehemiah 1. Nehemia war Mundschenk am Königshof von Susa. Nehemiah was in the court of Susa. Und das war nach der Zeit, wo Jerusalem gefallen ist. And this was after the time that Jerusalem had fallen. Und in Nehemia 1, Vers 3. In Nehemiah 1, Vers 3. Ja, da kommen die Freunde von ihm aus Jerusalem. The friends of Nehemiah come to him from Jerusalem. Und berichten ihm über diese Situation dort. And they give him a report about what's happening in Jerusalem. Und dann sagen sie Folgendes zu ihm. And then they say the following. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. And they said to me, the survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down and its gates are burned with fire. Und wie reagiert Nehemiah darauf? And so how does Nehemiah react to this? Ich meine, gibt ihm das zu denken? So is there anything that he can think about? Wir hören's. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich nieder. Ich kann mir vorstellen, er fiel auf den Boden und ich weinte. Und ich trug Leid etliche Tage lang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. And so it was when I heard these words that I sat down and wept and mourned for many days. I was fasting and praying before God of heaven. Gott hat den Mann voll gebrochen. And so God really broke this man. In diesem Moment war er fertig. And in this moment he was completely done. Er war am Boden. He was on the ground. Er konnte nicht mehr. And he couldn't do anything more. Und was wir dann lesen in Nehemia. And then what we read in Nehemiah. Das ist so ein Wunder. It's a real miracle. Der Typ, dieses gebrochenes Herz, ein gebrochenes Herz zu bekommen. And so this guy, in order to get this broken heart. Das hat in ihm eine Leidenschaft, ein Feuer entfacht, das niemand mehr löschen konnte. And it really was this passion, this fire that no one could extinguish. Und ihr kennt die Geschichte. And so you know the story. Es ist die Geschichte, die man in der Kinderstunde hört. And so this is the one that you hear in a Sunday school. Und ich sehe es, glaube ich, noch vor mir, wie die Sonntagsschullehrerin mir das erzählt hat. And so I wanted to explain it to you the way that my Sunday school teacher explained it. Und ich an ihren Lippen gehangen bin und mir gedacht habe, wow, dieser Nehemiah. And I really thought, wow, this Nehemiah guy. Und er war so mutig und er ging zum König. And he was really brave and he went to the king. Und hat ihn gefragt, ob er die Stadtmauern Jerusalems wieder aufbauen darf. He went to the king and asked whether he could rebuild the city walls of Jerusalem. Und wisst ihr, das ist gefährlich. And do you know how dangerous that was? Ja, es ist gefährlich an den König. Ich meine, stellt euch vor, euer König und ihr bittet ihn um was. Welchen König imagine, bittet man um was? This is your king and you've gone and asked him for something. Als dein Diener, als sein Diener. As his servant. Er hat was riskiert. Just imagine what you would have risked. Der König hätte sagen können, hey, wie wagst du es, mich um etwas zu bitten? So the king could have told him, how dare you ask me something. Aber er hat tagelang gefastet und gebetet und hat gewusst, Gott war bei ihm. But Nehemiah fasted for day and night and he knew that God was with him. Und der König sagt ja und er schickt ihn mit Materialien auf den Weg. But the king sent him along with materials to go and build the wall. Und er geht und findet Menschen und sie bauen die Mauer wieder auf. And he went and found people and he rebuilt the city walls. In 52 Tagen. In 52 days. Das ist mal eine Challenge für Lugner und Co., oder? So that's quite a big challenge for Lugner and Co. 52 Tage eine Stadtmauer aufbauen. 52 days to build a city wall. Es war ein Wahnsinnswunder. It was an amazing miracle. Aber seht ihr dieses Pattern in dieser Geschichte? But do you see the pattern in this story? Manchmal muss Gott unsere Herzen brechen, sometimes God has to break our hearts, um etwas Großes entstehen lassen zu können. To allow something bigger to come out of this. Ein gebrochenes Herz and a broken heart ist in diesem Moment nie schön. It's never beautiful in this moment. Es tut weh. It hurts. Und es ist nicht lustig. And it's really not funny. Aber wenn Gott unser Herz bricht, but when God breaks our heart, für die Dinge, die sein Herz brechen, for the things that break his heart, dann kann er in uns ein Feuer entfachen, das wir nicht verstehen. Then he can fan the flames of things that we don't understand. Wahre Leidenschaft. So this would be pure passion. Wahre Kraft. And pure power. Kommt aus einer Taufe des Leids. And it comes out of this baptism of fire. Of anguish. And anguish. Und was ich bemerke ist, wenn ich mir selber ins Herz schaue. And what I notice is when I look into my own heart. Das nicht das ist, was wir, wonach wir uns sehnen. And this isn't the thing that we should be longing for. Wer von euch betet jeden Tag in der Früh, Herr Jesus, brich mein Herz heute. How many people pray early in the morning, Lord Jesus, break my heart. Hau mir so richtig, ich meine, gib's mir so richtig. So really, just break my heart. Hau mir die Hackel ins Kreuz. Okay, I can't translate that. Anyway, das ist ein Gebet. So this is a prayer. Was wir Leute heute nicht mehr beten. That people don't pray anymore. Aber wie viel Power steckt darin? But how much power really lies behind this? Und ich möchte nochmal zurückgehen auf Nehemiah. I want to go back to Nehemiah. In Vers 3 steht, und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen. So in verse 3 it says that the wall of Jerusalem was broken down. Und als ich das gestern gelesen habe, and as I read this yesterday, da war ich traurig. I was really sad. Weil in dem Moment mir Gott gezeigt hat, and because in that moment God showed me, dass sein geistliches Jerusalem, that his spiritual Jerusalem, in dem wir leben, in which we live, dass es tot ist. That it's dead. Dass es verloren ist. That it's lost. Dieses Jerusalem, and this Jerusalem, wo Nehemiah so weint darüber, where Nehemiah had wept about, das ist Wien. And this is Vienna. Wisst ihr, dass in Wien laut Statistik ungefähr 30 Leute am Tag sterben? So did you know that in Vienna, statistically speaking, 30 people die a day? Wisst ihr, dass laut Statistik nur ungefähr 0,5% der Menschen, man sagt, dass sie an Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser glauben? So did you know that statistically speaking 0.5% of people believe Johannes, that Jesus is their Savior? Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. And so Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Leute, das ist ernst. People, this is serious. Da draußen sind verlorene Menschen. And out there are lost people. Echte verlorene Menschen. Really lost people. Es geht ums Eingemachte. And it's really about this. Wir haben in dieser Predigtserie gehört, dass es nicht mehr lange dauert, bis Jesus wiederkommt. And we've heard many sermons that say that it's really not long until. Und dann ist die Chance vorbei. And then our chance is gone. Jetzt ist unsere Chance, das Evangelium mit Freimut zu predigen. And so now it's our chance to preach the gospel. Es ist unsere Chance, drauf zu pfeifen, was andere über uns denken. And it's really our chance to disregard what others think of us. Und einfach das Evangelium in Wort und Tat zu predigen. And just to preach the gospel in word and deed. Da draußen sind echte Verlorene. There are real lost people out. Und ich sage euch was, wie ich gestern auf diesem Liveball war, da war mein Herz gebrochen. And as I was at the Liveball yesterday, my heart was broken. Die Leute sind so verloren. Because those people are lost. Und wir haben es heute gesungen. And we sang it today. You are stronger, du bist stärker. Und dann war diese eine Stelle in dem Lied. And there's this one section in the song. You came to seek and save the lost. And you paid it all upon that cross. In dem Moment ist mir eine Gänsehaut runtergelaufen. Jesus hat für alles bezahlt. And so at that moment I really got goosebumps because Jesus had paid for everything. Er ist gekommen, um zu suchen. He came and to seek. Und zu erretten, was verloren ist. And to save us and to save the things that were lost. Er will unser Herz brechen. And he wants to break our hearts. Aber wollen wir das? But do we want this? Wollen wir wirklich, dass er unser Herz bricht für das, was sein Herz bricht? Do we really want him to break our hearts for what breaks his? Sind wir bereit, Leid zu tragen? Are we ready to take on this pain? Sind wir bereit, Gottes Tränen zu weinen? Are we ready to cry God's tears? Sind wir bereit, diesen Herzschmerz zu fühlen, den er fühlt? Are we ready to feel this pain in our hearts that he feels? Über die Menschen, die da draußen sind und nicht an ihn glauben. And to feel these people who are out there who don't know you. Früher habe ich mir gedacht, ja, aber die wollen das doch so und so nicht. Previously I thought, but these people don't want it anyway. Wieso werde ich so oft abgelehnt? So why am I so often distracted by this? Und wisst ihr, was Gott sagt? And do you know what God says? Das, mein lieber Sam, ist nicht dein Job. So that's not your job, Sam. Und er sagt zu uns als Leib Christi, mein lieber Leib Christi. And he says to the body of Christ, meine geliebte Braut. My beloved bride. Schau nicht auf die Auswirkungen. Don't look at the effects. Just tu nur das. Just do this. Was ich dir aufgetragen habe. That I have given you as the mission. Unser Herz. Er will es brechen. So he wants to break our hearts. Und wir finden das sogar bei Jesus. And we find this with Jesus too. Der in perfekter Harmonie mit dem Vater gelebt hat. Who had a perfect harmony with Kein God. Mann auf dieser Welt hat jemals in dieser Harmonie gelebt wie er. And so no one lived in this type of harmony like Jesus did. Niemand. No one. Und jetzt schaut sich das an. And so now look at this. Matthäus 9, Vers 35. So this is Matthew 9, verse bis 38. 38. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen und Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Es ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Im ersten Teil lebt uns Jesus genau vor, was wir machen sollen. And so in this first half, Jesus lives exactly how we are supposed to live. Er zog durch alle Städte und Dörfer. He went through every town and city. Er verkündet die Botschaft vom Reich Gottes. And he was talking about the message of the kingdom of God. Er betete für Kranke. And he was praying for sick people. Und was ich so genial finde, ist, dass er alle geheilt hat. And what I find amazing is that he healed everyone. Haben wir nicht einen großen Jesus? So we've got an amazing Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Jedes Mal kann ich es nicht glauben, wie sehr er uns liebt. But I can't grasp every time. Ich kann nicht verstehen, wie dieser Jesus so jemanden wie mich lieben kann. I can't understand how he loves a person like me. Und so jemanden wie all wir Sünder, die wir sind. And how he loves every single Weil es sinner, ist absolut kein Unterschied zwischen einem, der auf den Liveball geht und einem wie mich, Because bevor ich errettet war. There's really no difference between the people who are at the Liveball and me before I was Zwischen saved. Dem ärgsten Sünder, dem ärgsten Mörder im Gefängnis. Between the worst sinner and the worst murderer who's in prison. Und einer Person, die vielleicht nach außen hin alles schön gelebt hat. And a person who outwardly seems to have lived a perfect life. Der einzige Unterschied the only difference ist, dass die ihn noch nicht kennengelernt haben. Is that they haven't gotten to know Jesus yet. Verstehen wir diese radikale Liebe? Do we understand this radical Verstehen love? Wir, was es heißt, dass wir gerettet worden sind so do we durch Gnade? Do we understand what it means to be saved through grace? So oft denke ich mir, ich verstehe es nicht. So often I think that I don't understand. Deswegen muss ich so oft beten, Herr Jesus, lass mich verstehen, was du für mich gemacht hast. So often I have to pray, Lord, help me to understand what you've done for me. Lass mich verstehen, zu welchem Preis du mich erkauft hast. Help me to understand what the cost was. Sonst würde ich wahrscheinlich solche Dinge machen wie Paulus. Otherwise I might end up doing things like Paul did. Ich möchte sowas. I really want this. Mit meinem ganzen Herzen. With my whole heart. So wie Paulus gesagt hat, für mich ist das Leben Christus und das Sterben Gewinn. And so I want to pray that, like Paul, that my life is for me to live is Christ and die is gain. Das ist doch verrückt. And it's really crazy. Das ist radikal. Because this is radical. Das ist die Power eines gebrochenen Herzens. And this is the power of a broken heart. Und es geht weiter. And it carries on. Wo Jesus, und das finde ich so interessant, dass Jesus das sagt danach. And this is what Jesus says afterwards, which is really interesting. Gleich der Vers danach. Das sagte er zu seinen Jüngern. Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf seinem Erntefeld schickt. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest, to send out laborers into his harvest. Leute, die Ernte ist so groß. Guys, the harvest really is very big. 99,5% der Österreicher kennen Jesus nicht. So 99.5% of Austrians don't know Jesus. Oder sie leben in Religion. Or they live in a religion. Und sie wissen vielleicht gar nicht, wie sehr Jesus sie liebt. But they don't know what it's like to be loved by Jesus. Und manchmal habe ich das Gefühl, and sometimes I have this feeling, dass ich selber schlafe. That I might be asleep myself. Ich fühle mich so pudelwohl. And so I just feel really well. In meinem Umfeld. In my area. In meiner Komfortzone. In my comfort zone. Ist es nicht schön, mit anderen Christen beisammen zu sein? So it's really great to be with other Christians together. Und anzubeten. And just to worship together. Und zu beten. And to pray. Und im Komfort zu leben. And to live in comfort. Ja, Gott hat uns das geschenkt als Ermutigung. Yeah, God sent us this as encouragement. Aber die Ernte ist groß. But the harvest is great. Und die Arbeiter sind wenige. And there are few laborers. Es sind so wenige. There are really not enough. Jesus will was machen in unserem Herzen. Because Jesus really wants to do something in our hearts. Ich will euch was fragen. And so I want to ask you something. Seid ihr zufrieden mit dem Status quo? Are you happy and satisfied with the status quo? Seid ihr zufrieden mit dem, was wir haben? Are you happy with what we have now? Wir sehen so viele leere Stühle. So we see so many empty stools here. Sind wir zufrieden? Are we happy with this? Wir fühlen uns wohl, oder? Do we feel happy with this? Ist doch schön. It's great. Oder lassen wir den Herrn unser Herz brechen? Or will we let the Lord break our hearts? Für die Verlorenen da draußen. For the lost who are out there. Das ist real. And that's real. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. I want to tell you a little story. Über eine mutige Rettungsmannschaft. About a really brave saving team. Stellt euch Baywatch vor. Imagine Baywatch. Aber noch viel, viel cooler. But much cooler. Weil diese Rettungsstation, die ist nicht am Strand von Malibu. Because this isn't on the beach in Malibu. Die Rettungsstation ist inmitten des reißenden Ozeans. But it's right in the middle of the harvest. Ah, the ocean. In the ocean, sorry. Und diese Rettungsstation hat eine kleine Gruppe von Menschen. And this station has a small group of people. Von Rettungsschwimmern. of divers and lifeguards. Die es sich zum Ziel gemacht haben, wir retten die Leute da draußen. Who have the goal to save the people who are out there. Wir retten ihnen das Leben. We will save people. Und sie tun das. And they do this. Tag für Tag. Every day. Und Gott macht Wunder. And God does miracles. Und sie werden und sie retten viele. And they saved a lot of people. Und die Rettungsstation, sie wird bekannt. And this station will become well known. Überall von verschiedenen Seiten hören die Menschen von diesen wunderbaren Taten. And over all the world, people hear about these amazing things that they do. Und sie bekommen Sponsoren. And they get sponsorship. Und ihre alte verfaulte Hütte, sie können sie neu einrichten. And they can change their old hut into something new. Und sie können sich ein neues Boot kaufen, das schneller fährt. And they get a new boat that can even go faster. Und immer mehr und immer mehr Leute kommen dazu und sagen, wir wollen auch dabei sein. More and more people come and they say, we want to be there. Wir sind auch dabei im Team in eurer Rettungsstation. We want to be on your team. Und sie wächst. And it grows. Und sie wächst. And it grows. Und diese paar Menschen, sie werden 50, 100, 150, 200. And these few people grow into 50, 100, 200 people. Und sie bekommen immer mehr Geld. And they get even more money. Und sie richten sich diese Rettungsstation immer schöner ein. And they make this this station even more amazing. Oh, schöne Einrichtung, schöne Couches. Nice couches. Swimming pool, why not? Draußen das Meer ist ein bisschen kalt. So maybe the sea might be a little bit cold outside. Wellness-Oase. So just have a nice spa. Und es wird so richtig kuschelig, gemütlich. And it'll be really nice and, natürlich Kamin, wieso nicht? So maybe also a fireplace, why not? Ein Kamin ist zu wenig für 200 Leute. Wir kaufen gleich 10. So we'll buy 10 at once. Und Kuscheldecken. We've got some nice blankets. Und da machen wir es uns gemütlich. And we make it nice for ourselves. Und jedes Mal, wenn die Alarmglocke wieder geht, and every time that the alarm bells go, gehen immer weniger Leute raus. Few but people go out. Und irgendwann entsteht dieser Konflikt zwischen den Rettungsschwimmern und denen, die sich so richtig gemütlich machen. And so then there's this conflict between those who go out as lifeguards and those who want to sit in comfort. Und die fragen, hey, könnten wir nicht als Rettungsstation einfach das eine Wellness-Oase bleiben? And they ask, why can't we just keep this as a spa? Könnten wir nicht einfach, ja, es ist so cool hier mit dem Kamin und so kuschelig. And it's really cool here with so the fireplaces. It's really warm. Und dieses Swimmingpool mit Spritzdüsen, das ist super. And this swimming pool with nice fountains is really cool. Und die anderen sagen, nein, aber da draußen, wir müssen die Verlorenen retten. And the others say, no, but look out there. There are aber es gibt doch andere Rettungsschwimmer, oder? But there's other lifeguards, really? Sure. Und dann entscheidet diese kleine Gruppe, and so this small group decides, dass sie dort nicht mehr bleiben können. That they can't stay there anymore. Und sie müssen eine neue Rettungsstation bauen. And they have to build a new station. Und wieder passiert dasselbe. And it's the same thing that happens again. Seht ihr die Parallele? Can you see the parallels? Seht ihr, wie wir als Leib, ich rede jetzt nicht von einzelnen Gemeinden oder so, aber wie mir einfach auffällt, wie wir als Leib Christi I'm not talking about individual congregations, but can you understand this with regards to the body of Christ? That we feel happy in unserer Wellness-Oase. That we feel happy in our spa. Bei Jesus. With Jesus. Was so schön ist. That's really great and beautiful. Aber da draußen sterben die Menschen. But out there people are dying. Da geht's um was. And that's what it's all about. Diese Geschichte habe ich von einer Predigt von einem Schweizer Pastor. And I heard this story from a Swiss pastor. Und sie hat mich bis ins tiefste Herz überführt. And it really touched the depths of my heart. Denn wie oft gehe ich in meinem Leben durch die Welt? Because how often do I go through my mit meinen Scheuklappen auf? With my blinkers on. Und ich gehe durch. Ich gehe einfach und ich bin so beschäftigt. And I just keep going and I'm so busy the whole time. Und ich habe so viel zu tun. And I have so much to do. Und einfach keine Zeit für nichts. And no time for nothing. Aber für Wellness natürlich habe ich Zeit. But of course for the spa I've got time. Ja. Mir passiert das immer wieder. So this happens to me very often. Und eines Tages hat mich der Herr überführt. And one day the Lord really overtook me. Wo er mir gesagt hat, was ist mit der Person? And he said, what about this person? Und ich wollte die Person nicht anreden. And I didn't want to talk to this one. Er hat mir was aufgetragen person. Und ich habe mich ihm widersetzt. And so God gave me this mission, but I disregarded this. Was passiert in alten Zeiten, wenn mein König mir was aufträgt und ich sage, ich mache es nicht? And so what would have happened in the Middle Ages if our king gave us a contract or a in früheren Zeiten wäre ich enthauptet worden. We would have been beheaded. Aber mein König hat so viel Liebe. But my King has so much love, dass es mir freistellt. That he stood in my place. Es ist meine Entscheidung. That it was my decision. Und als ich das realisiert habe im Nachhinein, was da passiert ist. And so when I understood afterwards what had really happened, habe ich gemerkt, dass Gott immer wieder mein Herz brechen muss für das, was sein Herz bricht. I really understood that God had to continually break my heart for what breaks his. Weil ohne das, because without this, mache ich es mir gemütlich. I would just get comfortable. So richtig gemütlich. Really comfortable. Und ich fühle mich so pudelwohl bei Worship Nights und so weiter. And I feel so happy and well at Worship Nights and all the other things we do. Aber wenn ich draußen war, war ich zu beschäftigt. But when I'm out there, I'm too busy. Und Gott hat mir gezeigt. And God showed me. Dass er mehr will. That he wants more. Wie kann ich erwarten, dass sowas passiert? So how can I expect that something like this would happen? Ohne dass ich nicht bereit bin, mein Herz zu brechen zu lassen. Without me being ready to allow my heart to be broken. Wer glaube ich zu sein? Who do I think I am? Dass Erweckung passiert. That revival will happen. Wenn ich in meinem Wellnessclub bin. If I'm in my spa club. Wisst ihr, Jesus ist ein Gentleman. You know, Jesus was a gentleman. Der größte Gentleman, den es jemals auf dieser Welt gegeben hat. He was the biggest gentleman that had ever walked this earth. Er würde uns niemals zwingen, dass er unser Herz bricht. He'll never demand or force us to break our hearts. Niemals. Never. In Matthäus 22:14. And in Matthew 22:14. Sagt Jesus, viele sind berufen. Many are called, aber nur wenige sind auserwählt. But only a few are chosen. Was heißt das? What does this mean? Jesus schreit raus in die Welt. And so Jesus said to go out zu seiner riesigen Armee. And to his great army. Stellt euch die ganze Armee, alle vor, alle Christen auf der ganzen Welt. Can you imagine this army as the whole body of Christ? Wow, das ist cool. That's cool. Und Jesus schreit raus: Hey Leute! And Jesus screams out: Hey guys! Wer von euch will mit mir in die Schlacht ziehen? Who of you wants to come with me into battle? Er will alle mitnehmen. And he wants to take everyone with him. Und es zeigen nur wenige auf. And only a few people. Und sagen, ich will. I will. Paulus war dabei. So Paul was Petrus there. War dabei. Peter was there. Diese ganzen verrückten, crazy Typen. And these crazy guys were there as well. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, wo ich mir das vorstelle. And so I asked myself in that moment, how would I imagine this? Bin ich wirklich derjenige, der seine Hand hebt? Would I have been a person? Bin ich wirklich der sagt, Herr Jesus, radikal, ich folge dir nach, ja, ich will? Would I have said, yes, Lord, I will follow you with this radical love? Bin ich derjenige? Am I that type of person? Und ich war traurig. And I was sad. Weil oft in meinem Leben gibt es Situationen, wo ich nicht aufzeige. Because often there are times when I don't raise my hand. Wo ich nicht sage, ich folge dir nach, egal was kommt. And when I don't say, I'll follow you regardless. Ich befolge deine Befehle, König. I will follow your orders. Und das hat mich so traurig gemacht. And this made me really sad. Und das ist der Grund, warum es so wichtig ist, dass Gott unser Herz bricht für die Dinge, die sein Herz brechen. And this is why it's really important to allow our hearts to be broken for what breaks his. Ich habe gerade gesagt, Jesus ist ein Gentleman. I just told you that Jesus er zwingt uns das nicht auf. He doesn't demand this of us. Er braucht uns. He needs us. Dass wir jeden Tag kontinuierlich beten. That we would pray continuously. Ein gefährliches Gebet. And to pray this dangerous prayer. Jesus. Brich mein Herz. Break my heart. Ich habe keine Angst. I have no fear. Was für harte Sachen ich durchmachen muss. Regardless of what I have to go through, which hard things I have to do. Seht euch die Bibel an. Hatten die ein easy Leben? So look at the Bible. Did they really have an easy Petrus life? Peter. Ist gekreuzigt worden von oben nach unten. He was crucified upside down. Paulus. Paul. 4x 39 plus 1 Peitschenhiebe. So he was whipped 100 times, 4 times. Und das ist ähnlich wie die Todesstrafe. And this is basically the same as a death sentence. Es ist nur, dass man gerade halt nicht tot ist. It's just that you're stopped. Wie wir gerade gelesen haben, gesteinigt, and as we read just now, gefoltert, he was stoned, and he was etliche Male im Gefängnis, and he was in prison many Schiffbruch times. Erlitten. And he, ist das ein schönes Leben? Is this a good life? Ist das ein gemütliches Leben? Is this a comfortable life? Nein, ist es nicht. No, of course not. Es ist ein zaches Leben. This is a really difficult life. Das ist horrible. Aber die Frage ist, wollen wir Kämpfer sein? But the question is, do we want to be these fighters? Wollen wir daheim bleiben von der Schlacht? Do we want to stay at home, away from the battle? Oder wollen wir dorthin, wo die Action ist? But do we want to go to where the action is? Wollen wir dort rein, wo wir kämpfen? Do we want to go to that place where we have to fight? Wo Jesus unser Herz bricht und where wo Jesus, wir uns immer wieder denken, was mache ich überhaupt? Where Jesus will break our hearts and we have to think, what am I doing here? Doch die Liebe Christi drängt uns. But the love of Christ und wir rennen und rennen und wir rennen den guten Kampf des Glaubens und wir hören nicht mehr auf zu rennen. And we keep running and we run this life of faith. Das ist mein Traum. And that's my dream. Und es gibt Orte auf dieser Welt, wo das passiert. And there are places in this world where these things happen. Wo Menschen anfangen zu beten, Herr, brich unser Herz. Where people start praying, Lord, break Herr, wir wollen mehr. We want more. Herr, lass uns deine Liebe verstehen. Lord, let us understand your love. Die stundenlang im Wort verbringen. Who spend hours in your word. Weil sie mehr wollen von Gott. And they want more from God. Das ist doch schön, oder? And that's great, right? Ist es nicht schön, so radikal Jesus nachzufolgen? And isn't it beautiful to follow Jesus in such a radical way? Macht es uns nicht eifersüchtig, wenn wir solche Dinge lesen? Doesn't it make us jealous when we read such things? Warum? Was ist der Grund, dass wir noch nicht so weit sind? So what is the reason why we're not quite that far? Ich glaube, der Grund ist, dass wir nicht bereit sind, radikale Gebete zu beten. I think it's because we're not ready to pray this radical prayer. Ich bin nicht bereit, jeden Tag so ein Gebet zu beten. I'm not prepared to pray. Aber ich will. Every day, but ich will mit meinem ganzen Herzen. With my whole heart, I want to. Und ich möchte euch heute fragen. And so I want to ask you today. An diesem Abend. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. And this is the day that the Lord has. Und wir können froh sein und uns freuen. Ich möchte euch heute fragen. And so I want to ask you today. Seid ihr bereit? Are you ready? Bist du bereit? Are you ready? Dass der Herr dein Herz bricht. That the Lord would break your heart. Für die Dinge, die sein Herz brechen. For the things that breaks his. Deine Augen aufzumachen auf die Dinge, auf die schlimmen Dinge, die passieren. And to open your eyes to these bad things that happen. Wisst ihr, so oft habe ich mir immer gedacht, ja, ich bin nicht ein Evangelist. So often I thought I'm not really an evangelist. Und Gott hat mir das Gegenteil bewiesen. But God showed me the complete opposite. Und es stimmt, manche Leute sind als Evangelisten berufen. It's true that some people are called to be evangelists. Aber die Evangelisten sind dazu da im Leib Christi, die Leute zu trainieren, wie man das ganz natürlich machen kann. But evangelists are there to train the body of Christ so that we all do it naturally. Weil es gibt niemanden, dem Jesus nicht gesagt hat, geh raus. Because there's no one to whom that Jesus said, go out. Jesus wollte keinen Wellnessclub. He didn't want this spa. Er wollte keine Kuschelgemütlichkeitsecke. He didn't want this kind of happy, comfortable corner. Er wollte mehr. He wanted more. Und Jesus wird nicht. Er könnte mit dem Finger schnipsen und alle wären bekehrt. So he could have, you know, snapped his fingers and everyone would be converted. Aber er will unsere Bereitschaft sehen. But he wanted to see our unsere Bereitschaft in den Augen. And to see our passion in our eyes. Dass wir mit unserem ganzen Herzen sagen, Jesus, ich will in die Schlacht ziehen. That we say with our whole heart, I want to go into battle. Und mich betrübt es, dass wir nicht dort stehen, wo wir stehen könnten. And it really concerns me that we are not standing where we could. Dass ich nicht dort stehe, wo ich stehen könnte. That I'm not standing where I could be standing. Weil Jesus will Österreicher retten. Because Jesus wants to save. Und ihr kennt die Prophetie über unsere Gemeinde. And he knows the prophecy. Dass die CEG ein Sprachrohr sein wird für ganz Österreich. That we would be a way of speaking to the whole of Austria. Lasst uns das empfangen im Glauben. And so we pray that we would receive this in faith. Und lasst uns dorthin arbeiten. And that we would work towards this. Wenn wir nicht reden, dann können wir kein Sprachrohr sein. And if we don't start es geht speaking, nicht. If we don't start speaking, we can't be this mouth for Christ. Eine Verheißung bringt sich nur dann etwas, wenn man darauf hinarbeitet. And this promise doesn't bring anything unless we wenn man es im Glauben annimmt. That we need to take this belief in our und sagt, ja, ich setze Schritte in diese Richtung. And we say, yes, I'm going to start working towards this. Ich habe noch einen Vers für euch. I have another verse for you. Römer 8, Vers 29. And this is Romans 8, verse 29. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. Wir sind berufen zu sein wie Jesus. And so we're called to be exactly like Jesus. Wir sind berufen, dass wir Gott bitten, unser Herz zu brechen. And so we are called to ask God to break our hearts. In einer Harmonie mit dem Vater zu leben. And to live in a harmony with God, with our Father. Und Liebe auszugießen überall, wo wir sind. And to pour out love regardless of where we are. Nicht zu schweigen. And not to remain silent. Das Evangelium zu predigen in Wort und Tat. And to preach the gospel in word and deed. Franz von Assisi hat geschrieben. And so Francis of Assisi wrote. Predigt das Evangelium alle Zeit. Preach the gospel all the time. Wenn notwendig, verwendet Worte. If necessary, use words. Seht ihr, nicht jeder ist extrovertiert. So it means that not everyone is an extrovert. Nicht jeder ist introvertiert. Not everyone is an introvert. Wir sind alle gleich und das ist wunderbar. Ah, nicht alle gleich. We're not all the same. Kleiner Check, ob ihr noch da war, seid. Wir sind nicht alle gleich. So we're not all the same. Wir sind so wunderbar verschieden geschaffen. But we've all been made wonderfully different. Und Gott will dich mit deiner einzigartigen Persönlichkeit verwenden. And God wants to use you with your particular personality. Er will dein Herz brechen. He wants to break your heart. Damit du das Evangelium predigst auf deine Art. So that you can preach the gospel. So wie es er vorherbestimmt hat. So just as he had predestined. Durch Musik, durch Tanz. Through music, through dance. Durch eine große Klappe, ich weiß nicht. Through a big mouth. Durch eine kleine Klappe. Also through a small mouth. Durch Sport. Through sport. Durch Liebe. Through love. Durch Backen. And through baking. Er hat euch Talente gegeben. And he gave you talents. Oh Mann, so riesige. Some amazing talents. Ich sehe diese Wahnsinnstalente und ich denke mir, wow. And I see these amazing talents and I think, wow. Und wisst ihr was, ich wünsche mir einfach so sehr, dass wir heute aufstehen. And so I'd really hope that today we would stand up. Dass wir heute sagen, heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. That we say today is the day, the first day of the rest of our lives. Reboot. Alles neu. That everything will be new from now. Herr, brich mein Herz. Lord, break my heart. Für die Dinge, die dein Herz brechen. The things that break yours. Und wisst ihr was, wenn ihr so ein radikales Gebet betet, wird der Herr euch nicht im Stich lassen. And so if we pray this radical prayer, the Lord won't leave you in the sticks. Wird er nicht. He will not do this. Er wäre blöd, wenn er es machen würde. It would be crazy if he did this. Er braucht euch. Because he needs you. Er sehnt sich nach euch. And he's longing for you. Er sehnt sich nach uns. He's longing for us. Und er will uns verwenden. And he wants to use us. Viele sind berufen. Because many are called. Nur wenige sind auserwählt. But few have been chosen. Wer von euch möchte heute mit mir gemeinsam die Hand heben? So who wants to raise their hand sagen, with me ich today? Ich will in die Schlacht. And say I want to go into this battle. Egal was es kostet. Regardless of what it costs. Brich mein Herz. Break my heart. Tu mit mir was du willst. Do with me what you will. Hau mir die Hackel ins Kreuz. Hurt me. Ich bin deins. I am yours. Ich gebe alles was ich habe zu And I will dir. Give everything that I have to you. Alles. Everything. Alles. Everything. Und wisst ihr was? Gott hat uns versprochen, wenn wir beten, dann wird er uns geben, was wir wollen. And so God promised us that when we pray, he will give us what we pray for. Was wir fragen, nächster Vers, letzter Vers. Mit dem möchte ich schließen. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohne. So this is John chapter 14, verse 13. And I will do whatever you ask in my name. So that the Father may be glorified in the Son. Glaubt ihr mit eurem Herzen, dass wenn wir beten, Herr, brich unser Herz, dass der Vater verherrlicht wird im Sohne? So do we believe that when we pray, Lord, break my heart, do we believe that the Son and the Father will be glorified? Ich glaube es mit meinem ganzen Herzen. I believe it with my whole heart. Und wenn das da steht, and when it says it there, dann ist es die Wahrheit. Then it's the truth. Und bevor wir das Gebet beten, and so before we pray this prayer, möchte ich noch kurz an alle vielleicht reden, die heute zum ersten Mal da sind. I want to talk to those people who are perhaps here for the first time. Oder vielleicht bist du schon länger da. Or maybe you've been here for a long time. Und du hast gehört von diesem Jesus heute. And you've heard about this Jesus today. Ich möchte das an einem Bild zeigen. I want to show you just one picture. Das ist die schönste Liebesgeschichte der Welt. And this is the most beautiful love story. Es gibt keine schönere. There is no more beautiful story. Und ich habe ein paar Bilder für dich. I have a few pictures. Oder Symbole. Der erste Punkt. the first point. Jesus liebt dich. Jesus loves you. Mit einer riesigen Liebe. With an amazing great love. Die du nicht, die nicht Christen nicht verstehen, niemand verstehen kann. That no one can understand. Sie übersteigt unseren Verstand. It surpasses all of our understanding. Und egal was du tust. And regardless of what you do. Er liebt dich. He loves you. Aber du hast ein Problem. But you have a problem. Und das ist, dass du gegen Gott rebellierst. And that's that you've been rebelling against God. So wie wir alle. Just like all of us. Wir haben gesündigt. We've sinned. Wir haben das Leben gelebt, so wie wir es wollten, nicht wie Gott es wollte. And we've been living a life that we wanted to live, not what God wanted us to live. Und das trennt uns von ihm. And that separates us from him. Und das bedeutet, dass du nicht dort sein kannst, wo Gott ist. And this means that we can't be where God is. Und das ist ein sehr schlimmer Ort. And this is a very bad place to be. Aber Gott liebt dich so sehr, dass er sich was einfallen hat lassen. But God did something that he set you free. Für dieses Dilemma. And to set us free from this dilemma. Er hat seinen einzigen Sohn geschickt. He sent his one and only son. Jesus Christus. Jesus Christ. Der hat das perfekte Leben gelebt. Who lived the perfect life. Für dich und mich. For you and for me. Ohne Schuld ist er angeklagt worden. And he was convicted without any guilt. Hat einen schrecklichen Tod erlitten. And he suffered a horrible death. Und in dem Moment ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. And after 3 days he rose. Und in dem Moment, wo er ans Kreuz genagelt wurde, and as he was nailed to the und starb, and as he died, hat er all deine Schuld auf seine Schultern genommen. He took all of your guilt on his shoulders, all of it. Und jetzt fragt er dich. And so now he's asking you. Willst du von deiner Schuld frei sein? Do you want to be free from your guilt? Das ist die Frage, die ich dir heute stelle. And that's the question I want to ask you. Magst du mit Jesus leben? Would you like to live with Jesus? Magst du ihm nachfolgen? Do you want to follow him? Auch wenn das bedeutet, dass das hart ist. Even if it means that it's going to be difficult. Aber erfüllt. But filled. Nichts auf dieser Welt kann dir Erfüllung geben. Nothing in this world can give you the same feeling. Alles, was die Welt uns vorgaukelt, ist nur ein Nichts, ist ein Puff. Everything that this is in this world won't exist for much. Wie entscheidest du dich? How do you make your decision? Und ich würde gerne, dass wir jetzt alle die Augen schließen. I'd like that everyone closes their eyes. Und wenn dich das jetzt berührt hat, and if this is really touched, und wenn du sagst, ja, ich will mit diesem Jesus leben, and if you say, yes, I want to live with this Jesus, dann heb jetzt deine Hand. Then just raise your hand. Und sprich mir nach. And talk, say this after me. Und sag, Vater im Himmel, Father in heaven, Jesus, Jesus, ich habe erkannt, I've recognized, dass ich dich brauche. That I need you. Vergib mir meine Schuld. So forgive me my sins. Reinige mich. Cleanse me. Ich glaube daran, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. I believe that you died for me on the cross. Dass du mich rein machst. And that you have made me clean. Ich will ab heute from today voll und ganz mit dir leben. I want to live with you. Und dir alles hinlegen. And to put everything into your hands. Amen. Amen. Und für die Gemeinde, vielleicht lasst eure Augen noch geschlossen, für die Gemeinde heute. And for everyone, let's keep our eyes closed. Wenn dich das jetzt angesprochen hat, if this message has really spoken to you today, wenn du dir wünschst, dass Gott dein Herz bricht, and if you really want that God would break your heart, für die Verlorenen da draußen, for the broken people, for the lost people out there, dann mach mit mir dieses Commitment heute. Then make this commitment with me today. Jeden Tag zu beten, Herr Jesus, brich mein Herz für was dein Herz bricht. To pray every day, Lord, break my heart for what breaks yours. Dann heb jetzt deine Hand. And just raise your hand. Niemand schaut zu. No one's looking. Und bet mir nach. And pray with me. Vater im Himmel. Lord in heaven. Ich habe erkannt. I've recognized. Dass ich mehr will von dir. That I want more from you. Ich will dir radikal nachfolgen. I want to follow you in a radical way. Ich will, dass du mein Herz brichst. I want that you would break my heart. Für die Verlorenen da draußen. For those lost people out there. Jesus, verwende mich. Lord Jesus, use me mit meinen Gaben, with my talents, um das Evangelium zu predigen in Wort und Tat, to preach the gospel in word and deed. Und ich will jeden Tag beten. And I want to pray this every day. Dass du mein Herz brichst. That you would break my heart. Für die Dinge, die deins brechen. For those things that break yours. Herr, ich bin bereit, durch Schwierigkeiten durchzugehen. Lord, I'm ready to go through difficulties. Um deines Namens willen. To worship and to praise your name. Ich will in deiner Armee kämpfen. I want to fight in your army. Ich hebe meine Hand. And I raise my hand. Und Herr Jesus, ich bete einfach für deinen Leib Christi. And Lord, I pray for the body of Christ. Und für unsere Gemeinde. And for our congregation. Du weißt, dass wir die Prophetie bekommen haben, dass wir das Sprachrohr für Österreich sein werden. You know that we've been given this prophecy that we will be a mouthpiece for Austria. Herr, ich bete von ganzem Herzen, dass du unsere Herzen brichst. And Lord, I pray from the bottom of my heart that you would break our hearts. Wieder und wieder. Continuously. Dass wir immer wieder zu dir kommen. That we would continuously come back to you. Dass uns eine Leidenschaft ins Herz kommt, die wir nicht beschreiben können. That a passion would come into our hearts that we cannot explain. Herr Jesus, verwende einfach diese Gemeinde. Lord, we pray that you would just continuously use this congregation. Brich unser Herz für Wien. Break our hearts for Vienna. Brich unser Herz für diese verlorene Stadt. Break our hearts for this lost city. Denn wir sehen, dass wie sich die Menschen gegen dich wenden. Because we see how the people are turning away against from you. Wie sie leben in auf Arten und Weisen, die dir nicht gefallen. And how they're living in a way that does not please you. Und doch liebst du sie. And yet you still love them. Herr Jesus, verwend uns, Lord, use us, um deine Liebe auszugießen, to pour out your love, um dieses Wien zu gewinnen für dich, to win back Vienna for you, denn es gehört dir. Because it belongs to you. Der Feind hat es geraubt, doch es gehört dir. The devil has taken it, but it belongs du allein bist der König dieser Stadt. You alone are the king of this city. Du allein bist der König über dieses Land. You alone are the king of this country. Und nur du allein kannst es retten. And only you can save it. Doch wir wollen unseren Teil tun. But we want to do it, take our part as well. Wir wollen das Evangelium predigen in Wort und Tat. We want to preach the gospel in word and deed. Wir wollen nicht schweigen. We don't want to remain silent. Wir wollen unsere Gaben einsetzen. We want to use our talents für deine Herrlichkeit. For your glory. Denn du liebst diese verlorenen Menschen. Because you love these lost people. Du bist gekommen. Because you came, um zu suchen, to look, und zu retten, to search and to save, was verloren ist, what has been lost. Herr, ich bitte mit meinem ganzen Herzen. Lord, I pray with my whole heart. Verwende uns. Use us. Wir wollen dir alles hingeben. We want to give everything to you. Amen. Amen.